Abschnitt 32 von Die letzten Tage von Pompeji von Edward Bulwer Lytton, übersetzt von Wilhelm Krämer. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. 42. Kapitel. Inzwischen hatte Nydia, als sie im Gedränge von Glaukus und Ione getrennt war, sich bemüht, sie wieder aufzufinden. Vergebens rief sie nach ihnen. Ihre schwache Stimme verlor sich in dem allgemeinen Tosen und Schreien. Mehrere Male kehrte sie zu dem Orte zurück, wo sie getrennt worden waren. Jeden, dem sie begegnete, fragte sie, ob er Glaukus nicht gesehen habe, aber alle eilten in der Ungeduld und Verzweiflung stumm an ihr vorbei. Wer dachte in jener Stunde an etwas anderes als an sich selbst? Endlich fiel Nydia ein, dass Glaukus beschlossen hatte, die Flucht auf der See zu versuchen und dass sie ihn in jener Richtung am wahrscheinlichsten wieder auffinden könne. Indem sie mit dem Stabe, den sie immer trug, ihren Weg verfolgte, vermied sie mit unglaublicher Gewandtheit den Schutt und die Ruinen, welche überall in den Straßen umherlagen, und fand, ohne sich zu irren, den nächsten Weg nach dem Ufer des Meeres. Das Schicksal selbst schien dem armen Mädchen wohlgesinnt zu sein. Die heißen Wasserstrahlen trafen sie nicht, außer in dem allgemeinen Regen, der dieselben begleitete. Die niederstürzenden Schlacken und Steine rissen das Pflaster um sie her auf und verschonten ihre zarte Gestalt. Und wenn die leichtere Asche auf sie fiel, schüttelte sie dieselbe schnell ab und verfolgte unerschrocken ihren Weg. Sie begegnete jedoch fortwährend Unglücksgenossen, die bald im Finstern umhertappten, bald bei dem Schein der Blitze vorbeieilten. Und plötzlich wurde sie durch mehrere Fackelträger, die entgegenkamen, mit einiger Heftigkeit niedergeworfen. »Was?« rief eine Stimme aus der Gesellschaft. »Ist dies das brave, blinde Mädchen beim Bacchus? Wir dürfen sie hier nicht umkommen lassen. Steh auf, meine Thessalierin, gib mir die Hand. So, du bist doch nicht verletzt. Komm mit uns, wir eilen nach der Küste.« »O Sallust, ist es deine Stimme? Den Göttern sei Dank. Glaukus, habt ihr ihn nicht gesehen?« »Ich nicht. Er ist wahrscheinlich jetzt schon aus der Stadt. Die Götter, welche ihn von dem Löwen befreiten, werden ihn gewiss auch vor dem feuerspeienden Berge retten.« Der gutmütige Epikureer zog Nydia, indem er sie tröstete, mit sich fort und musste ihre Bitten, noch etwas zu verweilen, um Glaukus aufzusuchen, unberücksichtigt lassen. Sie fuhr aber fort, jenen geliebten Namen, der ihrem Herzen mitten in dem Aufruhr aller Elemente wie Musik ertönte, laut auszurufen. Als sie die von der Stadt nach dem Hafen führende Straße erreicht hatten, wurden sie durch eine ungeheure Volksmenge, durch mehr als die halbe Bevölkerung der Stadt, aufgehalten. Tausende und Abertausende irrten unentschlossen, wohin sie fliehen sollten, auf den Feldern außerhalb der Stadt umher. Das Meer hatte sich weit von seinen Ufern entfernt, und diejenigen, welche dort ankamen, wurden durch das gewaltige Toben des Elements, durch die hässlichen Gestalten der unförmigen Seetiere, die die Wellen auf dem Strande zurückgelassen hatten, und durch die in die brausenden Wogen hinabstürzenden Felsenstücke so erschreckt, dass sie schnell wieder umkehrten, da sie auf dem Lande doch eine größere Sicherheit zu finden hofften. Unterwegs trafen sie dann mit anderen zusammen, die nach dem Strand hin eilten, und keiner wusste mehr Rat, und alle waren verzweifelt. »Die Welt wird durch Feuer zerstört werden«, sagte ein alter Mann in einem weiten Gewande, ein Philosoph aus der stoischen Schule. »Die stoische und die epikurische Weisheit haben es längst vorausgesagt, und die Stunde ist gekommen.« »Ja, die Stunde ist gekommen«, rief eine Stimme feierlich, aber unerschrocken. Die Umstehenden schauten sich verwundert um. Die Stimme kam von oben. Es war die des Olympus, der, umgeben von seinen christlichen Brüdern, auf einer steilen Anhöhe stand, auf welcher die früheren griechischen Ansiedler einen dem Apoll geweihten Tempel erbaut hatten, der jetzt halb verfallen und in Ruinen lag. Indem er noch sprach, trat jene blendende, plötzliche Erleuchtung ein, welche ein Vorbote des Todes des Abakes gewesen, die jetzt jene erschrockene Menge in einem grellen Licht erscheinen ließ. Niemals auf der Erde hatte man wohl so viele unheimliche, düstere Gesichter vereinigt gesehen, Noch nie war wohl eine menschliche Versammlung in dieser Erhabenheit des Furchtbaren zu schauen gewesen, und über ihnen erhob sich mit ausgestrecktem Arm und prophetischem Antlitz die Gestalt des Olympus, der in lebendigem Feuer glänzte. Und das Volk erkannte jetzt das Antlitz dessen, der verurteilt worden war, dem Tiger vorgeworfen zu werden. Damals war er ihr Opfer, jetzt ihr warnender Prophet. Und seine verhängnisvolle Stimme sprach wieder, »Die Stunde ist gekommen!« Die Christen wiederholten den Ruf. Wie ein Echo wurde er weitergetragen, von Weibern zu Männern, von Kindern zu Greisen. Nicht laut, aber in einem dumpfen Geflüster. »Die Stunde ist gekommen!« In diesem Augenblick drang ein wildes, wehklagendes Geheul durch die Luft, und der fürchterliche Tiger der Wüste sprang mitten unter die Menschen und rannte, nur auf seine Flucht bedacht, durch die auseinandergesprengten Reihen. Und jetzt kam das Erdbeben, und Dunkelheit verhüllte wieder die Erde. Es kamen neue Flüchtlinge an. Die Sklaven des Arbakes trugen noch die Schätze, welche nicht mehr für ihren Herrn bestimmt waren. Von ihren Fackeln brannte nur noch eine. Sie wurde von Sosia getragen, und als ihr flackernder Schein auf das Antlitz der Nydia fiel, erkannte er die Thessalierin. »Was nützt dir jetzt deine Freiheit, blindes Mädchen?« sagte der Sklave. »Wer bist du? Hast du Glaukus nicht gesehen?« »Ja, ich sah ihn erst vor einigen Minuten.« »Gesegnet sei sein Haupt, wo?« »Er lag unter dem Bogen auf dem Forum, tot oder sterbend, dem Abakes folgend, der auch nicht mehr unter den Lebenden ist.« Lydia sprach kein Wort. Sie stahl sich von der Seite des Sallust fort, schlich schweigend durch die Menge und schlug wieder den Weg nach der Stadt ein. Sie erreichte das Forum, den Bogen. Sie beugte sich nieder, sie fühlte umher, sie rief den Namen des Glaukus. Eine schwache Stimme antwortete, »Wer ruft mich? Ist es die Stimme der Schatten? Gut, ich bin bereit.« »Steh auf, Glaukus, folge mir, gib mir deine Hand, du sollst gerettet werden.« Erstaunt. Und plötzlich wieder Hoffnung und Mut fassend, stand Glaukus auf. »Nydia«, rief er, »du lebst, du bist gerettet worden?« Die Zärtlichkeit und das freudige Entzücken, mit dem er diese Worte sprach, durchdrangen wohltätig das Herz der armen Thessalierin, und sie segnete ihn, dass er ihrer gedacht habe. Glaukus folgte seiner blinden Führerin, indem er Jona halb trug, halb ihre wankenden Schritte unterstützte. Lydia vermied mit bewundernswürdiger Vorsicht den Weg, der durch so viele Menschen ungangbar gemacht wurde, und suchte das Meeresufer in einer anderen Richtung. Nachdem sie sich oft ausgeruht, erreichten sie mit fast unglaublicher Ausdauer die See und schlossen sich einer Gesellschaft an, die kühner als die übrigen beschlossen hatte, lieber jeder neuen Gefahr zu trotzen, als in dieser Szene der Verwüstung noch länger zu verweilen. In der Finsternis schifften sie sich ein, als sie aber vom Lande abstießen, warfen die feurigen Ströme des Berges wieder einen rötlichen Schimmer auf die Wogen. Ione schlummerte, gänzlich erschöpft und ermattet, an der Brust des Glaukus, und Nydia lag zu seinen Füßen. Der Staub und Aschenregen fiel in die Wellen und bedeckte das Verdeck. Dieser weißliche Regen wurde durch die Winde an die entferntesten Küsten getragen. Verwundert erblickte ihn der schwarze Afrikaner, und selbst an den Küsten Ägyptens und Syriens bemerkte man ihn. So verging eine bange Nacht, und als die Dämmerung den Himmel wieder erhellte, da hatten sich die Winde gelegt, und der rosige Osten verkündete den herannahenden Aufgang der Sonne. Aber dicht und dunkel schwebte noch in der Entfernung die zerstörende Wolke, in welcher rötliche Streifen, die aber immer trüber brannten, Kunde gaben, dass das Feuer des Berges noch nicht erloschen sei. Die weißen Mauern und die schimmernden Säulen, welche die anmutige Küste geschmückt hatten, waren verschwunden. Öde und einsam lagen die Ufer da, auf denen noch gestern die Städte Herculanum und Pompeji sich erhoben. Die Günstlinge der See waren entrissen ihrer Umarmung. Traurig bespülten die Wogen die Grabstätten der Verlorenen. Und die Menschen sahen sich an und lächelten. Sie fassten neuen Mut, sie fühlten, dass das Leben ihnen noch einmal freundlich lächeln würde. Und die am meisten Ermüdeten fielen jetzt, da sie wussten, dass die Gefahr vorüber sei, in einen tiefen Schlaf. Sie genossen nun bei Tage der Ruhe, die sie in dieser fürchterlichen Nacht entbehrt hatten, und die Barke glitt sanft über die stillen Wogen. Man sah in der Entfernung einige andere Schiffe, die wahrscheinlich ebenfalls Flüchtlinge trugen. Der Anblick dieser schlanken Masten und weißen Segel gewährte ein beruhigendes Gefühl der Sicherheit. Wie viele geliebte Freunde, die man schon aufgegeben hatte, konnten dort nicht auch noch sich gerettet haben. Während der Ruhe des allgemeinen Schlafes stand Nydia leise auf. Sie neigte sich über das Antlitz des Glaukus. Sie fühlte seine tiefen Atemzüge. Furchtsam und traurig küsste sie seine Stirn, seine Lippen. Sie fühlte nach seiner Hand, aber diese lag in der Hand Jonens. Nydia seufzte tief auf, und ein düsterer Geist zog über ihre Züge. Nochmals küsste sie die Stirn des Glaukus. »Mögen die Götter dich segnen, Athena«, flüsterte sie. »Mögest du glücklich sein mit deiner Geliebten. Mögest du dich bisweilen der Nydia erinnern. Ach, ihr Leben hat jetzt keinen Zweck mehr auf der Erde.« Mit diesen Worten wandte sie sich fort. Sie kroch langsam längs des Schiffsrandes bis an das andere Ende der Barke und lehnte sich über die Tiefe. Der kühle Schaum sprühte empor an ihre heiße Stirn. »Es ist der Todeskuss«, sagte sie. »Er ist willkommen.« Die milde Luft spielte in ihren wallenden Locken. Sie strich sie sich aus dem Gesicht und erhob ihre blinden Augen zu dem Himmel, dessen blaues Gewölbe sie nie gesehen hatte. »Nein, nein«, sagte sie halblaut, »ich kann es nicht länger ertragen. Meine eifersüchtige, leidenschaftliche Liebe würde ihn von Neuem beleidigen. Oh, ich Arme, ich habe ihn gerettet, zweimal gerettet, aber jetzt muss ich sterben. Seine Rettung ist der einzige beglückende Gedanke, der mich begleitet. Ob ich ihm wohl im Jenseits begegne? Nein, ich möchte ihm dort nicht begegnen, denn er würde noch immer bei ihr sein. Ruhe, Ruhe, Ruhe. Weiter gibt es kein Elysium für ein Herz wie das meine.« Ein Schiffer, der auf dem Verdeck eingeschlummert war, hörte ein leises Geräusch im Wasser. Noch schlaftrunken erhob er sich, und es schien ihm, als sehe er etwas Weißes über den Wogen, die das Schiff jetzt schneller durchschnitt, schweben, aber es verschwand sogleich wieder. Er legte sich nochmals zur Ruhe und träumte von seiner Heimat und seinen Kindern. Als die Liebenden erwachten, vermissten sie bald das blinde Mädchen. Sie war nirgends zu finden. Niemand hatte sie seit der Nacht gesehen. Jeder Winkel des Schiffes wurde durchsucht, aber man fand keine Spur von ihr. Geheimnisvoll in ihrer ganzen Erscheinung bis zu ihrem Ende war die Thessalierin für immer verschwunden aus dem Reiche der Lebenden. Sie errieten schweigend ihr Schicksal, und Glaukus und Ione rückten sich näher und weinten wie über eine gestorbene Schwester. 43. Kapitel. 10 Jahre nach dem Untergang Pompeis schrieb Glaukus aus Athen an seinen Freund Sallust einen Brief. »Du forderst mich auf, dich in Rom zu besuchen? Nein, Sallust, komm lieber zu mir nach Athen. Ich habe die kaiserliche Stadt, ihr geräuschvolles Treiben und ihre eitlen Freuden aufgegeben. Ich will jetzt für immer in meinem Vaterlande bleiben. Der Geist unserer verschwundenen Größe sagt mir mehr zu als euer glänzendes, prächtiges Leben. Es liegt für mich ein Zauber, den kein anderer Ort zu gewähren vermag, in den durch jene ehrwürdigen Schatten noch geheiligten Säulen gingen. In den Olivenhainen des Ilissus höre ich noch die Stimme der Poesie, auf den Höhen von Phyle scheinen die Wolken des Zwielichts mir noch die Leichentücher der entschwundenen Freiheit zu sein. Du lächelst über meine Begeisterung, Sallust. Du sagst, es scheine dir unmöglich, dass ich unter diesen melancholischen Ruinen früherer Majestät des Lebens mich erfreuen könne. Du beschreibst mir mit Entzücken den Glanz von Rom und den Luxus des kaiserlichen Hofes. Mein Sallust, ich bin nicht mehr, der ich einst war. Die Schicksale meines Lebens haben das heiße Blut meiner Jugend abgekühlt. Meine Gesundheit hat, seitdem ich die Qualen der Krankheit gefühlt und in der dumpfen Luft eines Kerkers geschmachtet habe, ihre frühere Spannkraft nie wiedergewonnen. Mein Gemüt kann der trüben Erinnerung an den letzten Tag von Pompeji sich noch nicht entschlagen. an jene fürchterlichen Verwüstungen, an unsere geliebte treue Nydia. Ich habe ihrem Andenken ein Monument erbaut und sehe es täglich aus dem Fenster meines Studierzimmers. Ione sammelt die Blumen, aber ich selbst schmücke täglich ihr Grabmal mit denselben. Sie war eines Monuments in Athen würdig. Du schreibst mir, dass die Sekte der Christen in Rom sehr viele Anhänger gewinne. Sallust, dir darf ich wohl mein Geheimnis anvertrauen. Ich habe viel über diesen Glauben nachgedacht und ihn schließlich angenommen. Nach dem Untergang von Pompeji traf ich nochmals mit Olynthus zusammen, der zwar damals gerettet wurde, aber später als ein Märtyrer seines unbezwinglichen Eifers gefallen ist. Er lehrte mich an die Allmacht des unbekannten Gottes Glauben. Auch meine geliebte Ione bekennt sich ebenfalls zu diesem Glauben, der uns die Gewissheit eines ewigen Lebens gibt. Besuche mich, o Sallust, bringe die Schriften des Epikur, des Pythagoras, des Diogenes mit. Aber bereite dich auf deine Liederlage vor und lass uns in den Hainen der Akademie unter der Leitung eines sichereren Führers, als jemals unseren Vätern gewährt wurde, über das wichtige Problem der wahren Zwecke des Lebens und über das Wesen unseres Geistes disputieren. Ione sitzt neben mir, indem ich schreibe. Ich erhebe meine Augen und begegne ihrem Lächeln. Die milde Sonne bescheint den Hymettus, und in meinem Garten höre ich die Bienen summen. Du fragst, ob ich glücklich bin? Oh, was kann Rom mir Besseres geben, als ich jetzt in Athen besitze? Hier erregt alles die heiligsten Gefühle, die Haine, die Hügel, alles erinnert an das alte, herrliche Athen. Und Ione ist hier. Sallust, wenn irgendetwas mich kann vergessen lassen, dass ich ein Athener und nicht frei bin, so ist es die beglückende, innige Liebe der Ione. Eine Liebe, die in unserem neuen Glauben an Kraft und Innigkeit noch gewonnen hat. Eine Liebe, welche keiner unserer Dichter, so trefflich sie auch sein mögen, jemals in der Beschreibung erreicht hat. Und wenn diese unsere Liebe mich teilweise aufrecht erhielt in meinem Unwillen über die Entbehrung der Freiheit, so unterstützt mich die Religion noch mehr. Denn wenn ich das Schwert ergreifen und zu einem neuen Marathon eilen möchte, so fühle ich meine Verzweiflung bei dem demütigenden Gedanken an die Ohnmacht meines Vaterlandes wenigstens durch den Gedanken gemildert, dass der Ruhm einiger Jahre von wenig Bedeutung ist in der Ewigkeit, dass es keine vollkommene Freiheit gibt, bis der Geist von allen Banden und Ketten des Staubes erlöst ist. Und doch, Sallust, kann mein Glaube noch nicht ganz dem leichten griechischen Sinn entsagen. Ich kann den Eifer derjenigen nicht teilen, welche Verbrechen und ewige Verdammnis in jedem anderen Glauben sehen. Ich wage es nicht, an das Glaubende zu verfluchen. Ich bitte den Allmächtigen, dass er sie bekehren möge. Diese Duldsamkeit macht viele meiner christlichen Brüder misstrauisch gegen mich, aber ich vergebe ihnen. Und da ich auf diese Weise die Vorurteile der Menge nicht öffentlich verletze, bin ich instand gesetzt, meine Glaubensgenossen vor der Strenge der Gesetze sowie vor den Folgen ihres eigenen Eifers zu schützen. So ist mein Leben, Sallust, so sind jetzt meine Gesinnungen. Sie lehren mich glücklich leben und ruhig dem Tode entgegensehen. Und du, gutmütiger und freundlicher Schüler des Epikur, komm zu uns und überzeuge dich, welches unsere Genüsse, welches unsere Hoffnungen sind. Und weder der Glanz der kaiserlichen Feste, noch der wilde Jubel des Volkes im Zirkus, noch das geräuschvolle Forum, noch die herrlichen Gärten und Bäder Roms werden dir fernerhin ein ungetrübteres Leben voll reiner und beseligender Genüsse darzubieten vermögen als das, welches du ohne Grund bedauerst, als das Leben Glaukus, des Athenas. Lebe wohl. Im Jahre 79 nach Christi Geburt ist Pompeji zerstört worden. Beinahe 17 Jahrhunderte waren verflossen, als im Jahre 1750 die Stadt in ihrem stillen Grabe wieder aufgedeckt wurde. Ihre Wände waren noch frisch bemalt, keine Farbe war verblichen auf dem reichen Mosaik der Fußböden. Auf dem Forum standen noch die halbvollendeten Säulen, vor den Bäumen, in den Gärten der Opferdreifuß, in den Hallen die Schatzkiste, in den Bädern die Striegel. Man fand in den Theatern die Einlasskarten, in den Sälen die Möbel und Lampen, in dem Triclinium die Überbleibsel des letzten Mahls. In dem Kubilikum die wohlriechenden Salben und die Schminke der untergegangenen Schönheit und überall die Gebeine derer, die einst jene prächtige Szene des Luxus belebten. In den gewölbten Kellern unter der Villa des Diomedes wurden nah an einer Tür 20 Skelette gefunden, unter denen das eines Kindes, die durch einen feinen Aschenstaub bedeckt waren, der ohne Zweifel nach und nach durch die Öffnungen gedrungen war, bis er den ganzen Raum erfüllt hatte. Auch fand man Juwelen und Münzen, Kandelaber und Wein, welcher in der Amphora für ein unsterbliches Leben verhärtet zu sein schien. Der durch die Dämpfe getrocknete feuchte Staub hatte wie in einem Abguss die Gestalten der Leichen abgeformt, und der Wanderer kann noch jetzt den Abdruck eines weiblichen Nackens und Busens von jugendlichen und schönen Verhältnissen sehen, ein Andenken an die unglückliche Julia. Es scheint, als sei die Luft nach und nach mit schwefligen Dämpfen erfüllt worden. Die Menschen, die sich in dem Keller befanden, waren nach der Tür geeilt, die jedoch durch Schlacken und Steine von außen gesperrt war. Und während ihrer Bemühungen, sie zu öffnen, waren sie erstickt. In dem Garten fand man ein Skelett mit einem Schlüssel in der knöchernen Hand und neben demselben einen Beutel mit Münzen. Man glaubt, dass dieses das Skelett des Besitzers des Hauses des unglücklichen Diomedes gewesen sei, der wahrscheinlich durch den Garten entfliehen wollte und entweder durch die Dämpfe erstickt oder durch ein Felsenstück zu Boden geschlagen wurde. Die Häuser des Sallust und des Pansa, der Tempel der Isis mit dem heimlichen Versteck für den Priester, welcher das Orakel der Göttin darstellte, stehen jetzt der Untersuchung der Neugierde offen. In jener Kammer des Tempels fand man ein Skelett mit einem Beil neben demselben. Zwei Wände waren bereits durchhauen. Der Unglückliche konnte nicht weiter. In der Mitte der Stadt fand man ein anderes Skelett, neben welchem ein Haufen Gold und einige mystische Zierarten aus dem Tempel der Isis lagen. Der Tod hatte den Geizigen überrascht, und Kalenus kam mit dem Bohrbart zugleich um. Als die Arbeiter den Schutt um eine gefallene Säule forträumten, fand man das Skelett eines Mannes, welches durch die Säule buchstäblich mitten durchgespalten war. Der Schädel war von auffallender Bildung. Noch nach Jahrhunderten kann der Wanderer jene weite Höhlung betrachten, in deren labyrinthischen Gängen einst der Geist des Abakes, des Ägypters, dachte und träumte. Ende von Abschnitt 32. Gelesen von crowwings.com. Ende von Die letzten Tage von Pompeji von Edward Bulwer-Lytton, übersetzt von Wilhelm Krämer.